Guten Morgen für die einen, guten Tag für die anderen und all denen, die uns nachts hören, rufe ich ein Gute Nacht zu. Hier ist Niemandsland, hier beginnen 2 Stunden Radio mit Musik, Informationen, Nachrichten, Interviews und Kommentaren. Von 10 bis 12 wollen wir wieder einmal versuchen, Sie zu informieren, Sie zu unterhalten, zu verblüffen und zu belehren, zu erheitern und zu bestürzen, zu beruhigen und zu besänftigen, zu erfreuen und wütend zu machen, Sie zuversichtlich und auch optimistisch zu stimmen, trotz alledem, trotz des kriminalkapitalen Irrenhauses Welt, in das wir alle so absurd verdammt sind zu leben und aus dem wir uns befreien werden, so oder so. Hier beginnt Niemandsland bei Kontrabande FM auf 91.4. Direkt von hier von der Plaza Real in Barcelona, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Wir machen eine Sendung für Leute in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und Musik. Kontrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 18. November 2017. Herzlich willkommen am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Niemandsland. Cada sábado de 10 a 12 de la mañana en Contrabanda FM. Oh, yes, my boy, fill your pump with me. Oh, oui, madame, mit avec plaisir. How can my darling believe for you? Rendez-vous, rich, beer, dazu. Oh, please, my boy, give me schnell a kiss. Merci, madame, oh, here a hand I see. How can my sweetheart believe in you? Rendez-vous, rich, beer, dazu. How do you do? I thank you, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. These are 4 names, suffer the bits. How do you do? Is Duncan there, my hair? Merci beaucoup. Oh, the moment is Aber wenn ein Mann sie schüchtern fragt, sagen beide kräftig ja. Oh, yes, my boy, you will dance with me. Oh, come here, little Sam. I'm so bad, daddy, haven't you not heard? Oh, I love you, forever. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 55. Teil. Gerda Taro. No pasarán. Pasaremos. Juli 1937. Als die Kriegsfotografin Gerda Taro, die auch zusammen mit ihrem Partner André Friedmann unter dem Namen Robert Capa firmierte, in Madrid eintraf, musste sie erfahren, dass es in Brunete nicht zum Besten stand. Die republikanischen Streitkräfte waren in ihrem Versuch, beim Vormarsch gegen die Nationalisten Landgut zu machen, bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit und darüber hinaus gegangen. Es herrschte glühend heißes Juliwetter, und sie hatten nicht ausreichend Proviant, Wasser, Munition, Verbandsmaterial, Träger für die Verletzten, Sanitätsfahrzeuge. An allem herrschte Mangel. Den neuen Messerschmitt-Bombern der Legion Condor waren die Chatos und Moskas der Regierung zahlenmäßig und waffentechnisch unterlegen, und die nackte, ausgedörrte Erde der kastilischen Ebene bot den Truppen der Loyalisten keinerlei Deckung. Die Verluste stiegen in erschreckende Höhen. Zwischen dem 10. und dem 16. Juli 1937 waren 3000 Männer gefallen, darunter auch der äußerst beliebte George Nathan, Oberbefehlshaber der britischen und amerikanischen 15. Internationalen Brigade. Am 18. Juli 1937, dem Jahrestag des Kriegsausbruchs, begannen die Nationalisten eine Offensive, in deren Verlauf auch der Neffe von Virginia Woolf umkam, der Krankenwagenfahrer Julian Bell. Die beiden Seiten schienen in einer tödlichen Umklammerung gefesselt zu sein. Während eines Abendessens mit Claude Coburn, der in die Allianza umgezogen war, um näher bei Gerda zu sein, bemerkte diese: »Wenn man an all die wunderbaren Menschen denkt, die wir beide kennen und die jetzt in dieser einen Offensive getötet wurden, bekommt man doch das absurde Gefühl, dass es irgendwie unfair ist, dass man noch lebt.« In den nächsten paar Tagen trieb sie sich unbarmherzig an, stand früh auf und begab sich mit ihren Kameras, ihrer Leica und der Aimo von March of Time, die Capa ihr mitgegeben hatte, an die Front. Einmal musste sie die Aimo 13 Kilometer weit schleppen, um in einen Sektor zu kommen, wo sie, wie sie vermutete, das beste Material bekommen würde, aber immer noch war sie nicht zufrieden. »Morgen stehe ich um 6 auf, dann kriege ich bessere Aufnahmen«, seufzte sie. Ihr Begleiter Ted Allen hatte allerdings Angst davor, sie an die Front zu begleiten, obwohl oder weil er Capa versprochen hatte, auf sie Acht zu geben. Sie müssten sich ja vielleicht, so Allens Vorschlag, nicht allzu nah an die Kampfhandlungen heranbegeben. »Und wie stellst du dir das vor, dass ich fotografiere?«, fragte sie lachend. »Mit dem Teleobjektiv?« In sengender Hitze fotografierte sie Offiziere im Feld und Soldaten in den Schützengräben. Darunter einen blutjungen Burschen, zu jung noch, um sich rasieren zu müssen, in einer Erwachsenenuniform, die lose an ihm herumschlotterte. Sie fotografierte die Bombe am Himmel und den entsetzlichen Einschlag der Granaten, den Rauch, die herumfliegenden Erdklumpen. »Falls wir irgendwie hier herauskommen«, sagte sie zu Coburn, der sie an diesem Tag begleitet hatte und neben ihr kauerte, als sie die Messerschmitts über ihren Köpfen in den Sucher nahm, »dann haben wir interessantes Material für das Nichteinmischungskomitee.« Sie fotografierte die Verwundeten, fuhr sogar in Ambulanzwagen mit. Sie fotografierte die Toten. Die Bilder waren nicht mehr so sorgfältig und kunstvoll aufgebaut und komponiert wie bei ihren frühen Werken. Sie waren verwackelt, manchmal unscharf oder überbelichtet, dabei aber vital, unmittelbar, mitunter erschreckend. Einmal waren sie und Coburn beim britischen Bataillon zu Besuch, als feindliche Flugzeuge das Feuer auf die Versorgungsfahrzeuge eröffneten. Und als Gerda zum Schauplatz des Geschehens rannte, explodierte einer der Lastwagen. Im Sucher ihrer Kamera war nur schwarzer Rauch zu sehen. Panische Soldaten bemühten sich nach Kräften, das Feuer zu löschen. Einer wurde getroffen und stürzte zu Boden. Und in der Mitte dieser Apokalypse stand Gerda und drückte auf den Auslöser. Es war seltsam, Abend für Abend aus dem Inferno von Brunetto zurückzukehren und im Garten der Allianza zu sitzen, wo Raphael Alberti über Faulkners Roman »Als ich im Sterben lag« reden wollte, alle den Radionachrichten lauschten und anschließend in die populären Gesänge einstimmten, die im Radio gespielt wurden. Am 24. Juli hatten sich die Rebellen den Zugang nach Brunette zurückerobert, allerdings nur, um bis zum Abend nach einem erbitterten Häuserkampf wieder vertrieben zu werden. Journalisten durften die Front an diesem Tag nicht besuchen, um über die Kämpfe zu berichten. Es war also nicht klar, was genau dort geschah. Doch für Gerda war jedes Verbot lediglich eine weitere Herausforderung und am Sonntag bat sie Ellen, mit ihr zur Front zu fahren. Morgen würde sie zurück nach Paris gehen und Capa wiedersehen. Es war also ihre letzte Chance, Fotos und Material von dem Ereignis zu bekommen, das jetzt schon den größten und kostspieligsten Einsatz im gesamten Krieg darstellte. Ellen traf sie vor der Allianza. Sie hatte einen Wagen aufgetrieben, außerdem einen Fahrer, der sie mit seinem amerikanischen Slang beeindrucken wollte. Wenn Gerda ihm Hinweise zur Strecke gab, reagierte er jedes Mal mit »Okidoki«. Und sie fuhren auf der Paseo de Recoletos Richtung Norden zur Straße Richtung El Escorial. Dann ging es Richtung Süden nach Brunete. Das Auto heizte sich in der Sommersonne auf wie ein Ofen und Gerda schlug vor zu singen, um von der Hitze abzulenken. Als sie an der Front ankamen, schaffte es Gerda mit ihren Überredungskünsten, dass sie bis zur Stellung von General Walter weiterfahren konnten. Dort stieg sie aus, überzeugt davon, dass der Offizier, der vor nur einem Monat in der Sierra so von ihr eingenommen gewesen war, ihr einen herzlichen Empfang bereiten würde. Doch der kahlköpfige Walter war alles andere als begeistert. »Die Linie vor Ihnen sei durchbrochen worden«, informierte er sie, »und Sie seien hier nicht mehr sicher.« »Sie müssen sofort umkehren«, sagte er, und zu Ellen gewandt, »bringen Sie sie hier weg.« Gerda protestierte. Das war ihr letzter Tag, sie brauchte Bilder. »Bitte«, Walter verlor die Geduld, »verschwinden Sie auf der Stelle«, befahl er. »In 5 Minuten ist hier die Hölle los.« Ellen wollte gehen, doch Gerda weigerte sich. »Du kannst gehen«, sagte sie ihm, »ich bleibe hier.« In der Ferne hörte sie das dumpfe Grollen näher kommender Flugzeuge. Jetzt war es zu spät für einen Aufbruch. Gerda zog Ellen in einen flachen Unterstand in dem harten, ockerfarbenen Erdhang und sie versuchten, sich in dieser unzulänglichen Deckung zu verstecken, als eine Formation von Bombern der Legion Condor, verfolgt von einer winzigen Wolke loyalistischer Chatos, über das Feld flog. Rings um sie her fielen Bomben. Die Erde um ihren Unterstand herum hob sich, Erdklumpen und Steine flogen in alle Richtungen. Das Dröhnen der Explosionen war ohrenbetäubend, der ätzende Rauch nahm einem den Atem. Ellen grub sich tiefer in die Erde hinein, Gerda hingegen hielt ihre Kamera über den Kopf und schoss Fotos. Als hinter den Bombern im Tiefflug Kampfflugzeuge auftauchten, um das Feld mit Maschinengewehren zu beschießen, wechselte Gerda auf ihre Leica um. Dann fielen Granaten und Gerdas Film war zu Ende. Sie legte schnell einen Film ein und fotografierte weiter. Der Angriff schien sich über Stunden hinzuziehen. Zermürbt von dem nicht nachlassenden Sperrfeuer aus Bomben, Gewehren und Granaten krochen einige Infanteristen, die hinter der Böschung vor ihnen eingegraben waren, aus ihren Gräben und ergriffen die Flucht. So ungeschützt waren sie leichte Beute für die Schützen in den feindlichen Flugzeugen, die sie gnadenlos niedermähten. Andere Soldaten versuchten, die Fliehenden aufzuhalten. Ein Offizier drohte sogar, jeden zu erschießen, der sich davonmachen wollte. Dann sprang Gerda aus dem Unterstand, stellte sich neben den Offizier und forderte die zurückweichenden Soldaten auf, umzukehren und auf ihre Position zurückzugehen. Der Auftritt von La Pequeña Rubia, dem zarten blonden Mädchen mit ihrer Kamera um den Hals und in ihrem khakifarbenen, staubigen Overall, stimmte sie um. Dann zogen die Bomber ab. Und eine unheimliche Stille breitete sich aus. Plötzlich, als wäre sie ein übermüdetes Kind, hatte Gerda genug. Sie wollte gehen. Ihr Chauffeur hatte sich schon längst aus dem Staub gemacht. Als Ellen aus ihrem Erdloch gekrochen kam, mussten sie zu Fuß über die Felder nach Villanueva de la Cañada und zur Straße Richtung Madrid laufen. In Villanueva herrschte blankes Chaos. Autos, Lastwagen, Truppenfahrzeuge und Soldaten zu Fuß, die in alle möglichen Richtungen strömten. Einige kamen von der Front, andere waren zu strategischen Positionen unterwegs. Auf der Straße fuhr ein großer schwarzer Tourenwagen vorbei und Gerda, die wusste, dass er General Walter gehörte, stoppte ihn. Anstelle des Generals befanden sich auf dem Rücksitz 3 Verwundete, die ins Spital von Escorial gebracht werden sollten. Nach einem kurzen Wortwechsel erklärte sich der Fahrer einverstanden, sie und Ellen bis Escorial mitzunehmen. Dort würden sie dann jemanden finden, der sie zurück nach Madrid brachte. Aber sie mussten sich auf das Trittbrett stellen. Im Auto selbst war nicht genügend Platz. Okidoki, Gerda warf ihre Kamera auf den Beifahrersitz und sie und Ellen sprangen auf die Trittbretter und hielten sich an den Seiten des Autos fest. Ähnlich, wie man es aus amerikanischen Wochenschauen von Bonnie Parker und Clyde Barrow auf der Flucht kannte. Gerda war müde, aber sehr beschwingt. Sie hatte fantastische Bilder, sagte sie, und jetzt konnten sie nach Madrid zurückfahren und den Champagner trinken, den sie für ihre Abschiedsparty aufgetrieben hatte. Keiner sah die Panzer, bevor es zu spät war. Ein Konvoi von T-36-Panzern der Loyalisten floh vor dem Maschinengewehrfeuer aus der Luft in die entgegengesetzte Richtung und er rückte auf den Tourenwagen zu wie eine Herde schwerfälliger, prähistorischer Kreaturen. Der Chauffeur riss das Steuer nach links herum und hoffte, einen Zusammenstoß vermeiden zu können, doch der erste Panzer streifte das Auto und es landete im Graben. Das Nächste, was Ellen wusste, war, dass er blutüberströmt auf der Straße lag und kein Gefühl mehr in den Beinen hatte. Und Gerda befand sich unter den Trümmern, ihr Unterkörper zerquetscht, ihr Bauch von den Panzerketten aufgeschlitzt. Irgendjemand schaffte es, sie und Ellen herauszuholen und ins Spital von Escorial zu bringen, wo Gerda eine Bluttransfusion bekam und ein Chirurg versuchte, sie notdürftig medizinisch zu versorgen. Aber es war von vornherein klar, dass es hoffnungslos war. »Sehen Sie zu, dass sie nicht leidet«, sagte der Arzt zu Irene Golding, ihrer Krankenschwester, was bedeutete, »geben Sie ihr zu trinken und so viel Morphium wie möglich, denn mehr können wir nicht tun.« Gerda war noch bei Bewusstsein und ihre einzige Sorge galt ihren Kameras. »Hat jemand sich um meine Kameras gekümmert?«, fragte sie, bevor sie von dem schmerzstillenden Morphium wegdämmerte. »Bitte schauen Sie nach meinen Kameras, sie sind ganz neu.« Während der Nacht, nachdem die Ärzte seinen gebrochenen Oberschenkelknochen gerichtet und einen Gipsverband angelegt hatten, bat Ellen immer wieder darum, zu ihr zu dürfen. Doch die Schwester vertröstete ihn, er müsse sich bis zum Morgen gedulden, Gerda brauche Ruhe. Es war gegen 7 Uhr, als der Arzt ihm die Nachricht überbrachte. Gerda war wenige Minuten zuvor gestorben. Sie hörten, es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 55. Teil. Gerda Taro. Literaturhinweis. Hotel Florida. Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vail. Aus dem amerikanischen Übersetz von Susanne Held. Erschienen bei Klett-Cotta in Stuttgart 2015. Eine Niemandsland-Produktion 2017. Auf vergessene

Einen Steckbrief hast du später oft gezeigt, den trugst du immer mit. Gesucht wird wegen Hochverrat, sein Deckname Nevada Kid. Und der war ein Edelweißpirat. Dann ging der Munitionszug hoch, das Vorratslager voll Benzin. Sie schnappten euch und hängten fünf, du konntest zu den Amis fliehen. Und als der Krieg zu Ende kam, an einem Montag, früh im Mai, da zogst du in einem offenen Jeep in deine Stadt und du schlugst dabei deine Klampfe, deinen Rumbaschlag. Die Mauersegler schrien hell, für eine Zeit lang warst du Held. Dann warst du wieder kriminell. Zu kalt der Krieg, zu warm dein Freund, dann saßt du wieder mal im Knast. Und ein Gericht entschied sogar, dass du noch schlimmer wie die Nazis warst. Denn du warst ein Edelweißpirat. In dieser Stadt, in diesem Land macht er sein Glück. Der schnell vergisst, was früher war, und der in seiner Clique einfach fröhlich weiter frisst. Dieses Grundgesetz, das begriffst du nicht. Das ist auch schwer allein gestellt und immer auf der Suche nach dem einen Freund, der Wärme hält. Hast du den Säufertraum geträumt, weil du ihn nicht gefunden hast? Die Mauersegler weinen nicht, stand auf der Zellenwand im Knast. Heute wird auch wieder viel geträumt und manchmal bis der Morgen graut. Ich grüße dich, Nevada Kid, und unseren toten Meister, den grüße ich auch. Denn der war ein Edelweißpirat. Der war ein Mittlerweile 10:30 in der Frühe, hier im Zentrum von Barcelona. Herrlicher Sonnenschein draußen, die Temperaturen sind wieder ein bisschen gesunken. Ich begrüße jetzt all diejenigen, die erst jetzt aus dem Bett gefallen sind. Willkommen. Niemandsland läuft schon eine halbe Stunde und es geht weiter noch bis 12 Uhr am Mittag. Das war übrigens ein Lied von Herrn Prinz Chaos dem Zweiten. Die Ballade vom Edelweißpiraten Nevada Kid. Davor hörten wir ein Lied von einer jiddischen Sängerin, Talila, und das Kol Aviv Chant Jiddisch Orchester. Papier ist doch weiß. Papier ist doch weiß. Studio, hier Werner. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wie sieht's aus draußen? Gut, gut. Du hast ja schon angedeutet, gerade herrlicher Sonnenschein. Und morgen auch und übermorgen auch. Und erstmal in den nächsten Tagen wird es so sein. Nicht mehr so kalt in der Nacht, aber kein Regen zu erwarten. Weder hier noch sonst in Spanien. Also sieht nicht gut aus. Ich zweifle dran, dass unsere Tränen über die Situation hier ausreichen, um die Stausee wieder zu füllen. Es droht Wassermangel in Eine extra Dürre Zeit. Steht bevor. In Bonn ging ja heute der Klimagipfel zu Ende. Und da ging es unter anderem auch um den CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre. Und das sieht alles nicht sehr gut aus, was da passiert. Wir werden im Laufe der Sendung noch einmal über den Gipfel berichten. Und vielleicht fangen wir da ein paar Abschlussergebnisse ein. Mal sehen. Dann haben wir heute wie immer sehr viele politische Themen auf dem Plan, auf dem Programm. Wir werden ein bisschen die aktuelle Situation erläutern und dann ab 12 Uhr mittags wird es den Katastrophen- und kommentierten Meldungen-Block geben und danach dann noch Kultur, Kino und heute habe ich auch ein bisschen Literatur zum Besprechen. Bücher, die ich denke, die Hörerinnen und Hörer unbedingt lesen sollten. Ja, was gibt's zu vermelden zum Thema Klimagipfel, Werner? Also zum Gipfel selber will ich jetzt nichts sagen, aber so als kleine Anekdote, ich glaube, der Gipfel ist gerettet. Es kann nichts mehr schiefgehen, weil unsere Bundeskanzlerin ist ja jetzt gerade immer noch bei den Koalitionsverhandlungen mit FDP natürlich. Und vor allem den Grünen. Und solange die Grünen da mitmachen, da werden die Merkel in die Knie zwingen. Also die muss machen, was die Grünen wollen. Siehst du das nicht auch so? Es scheint so zu sein, die Grünen sind da sehr unnachgiebig angeblich, was man so hinter den Kulissen mitbekommt. Aber die Grünen sind auch sehr geil auf die Pöstchen. Das heißt, da sind zwei Seelen in ihrer Brust. Die wollen einerseits natürlich lukrative Pöstchen und glänzen und den Glamour der Ämter, aber andererseits müssen sie natürlich auch sich dann vor ihre Wähler stellen, ohne Schamesröte in den Gesichtern und müssen sagen, wir haben das und das für euch rausgeholt. Und ja, ob das so toll aussehen wird am Ende, weiß ich auch nicht. Genauso scharf auf die Pöstchen inzwischen die Grünen wie die FDP. Ja, oh, schon das immer ist gut. Christian Lindner und seine Mann, ja. Und am Ende wird man halt wieder klein beigeben, um das Wichtige oder auch andere wichtige Sachen zu retten. So wird's ausgehen. Na, bei diesen Typen weiß man, das sind Finanzmarktagenten, die werden für die Herrschenden und für die Besitzenden und für die Reichen die Politik machen. Ihr großer Hit ist übrigens, um ihre Klientel zu befriedigen, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Das heißt, das wird wieder die Ärmeren und die unteren Schichten treffen. Und das ist die Politik, die da gemacht werden soll in Zukunft. Eine Politik weiter gegen unten für die von oben. Umverteilung. In Berlin, glaube ich vorgestern, sind die Arbeiter von Siemens in Streik getreten. Weil da sollen jetzt auch wieder, weiß nicht, über 1000 Nee, ich glaube sogar bis zu 3000 ja, auf die Straße fliegen. Ja, ja, es geht um das Görlitzer Werk, das soll geschlossen werden. Ja. Und da sollen über 3000 Leute einfach auf die Straße gesetzt werden. Aber darüber macht man sich dann bei den Jamaika-Verhandlungen wahrscheinlich keine großen Sorgen. Ne? Aber nicht nur Siemens und andere auch noch, die sich dann solidarisiert haben und da mitgemacht haben, sondern auch, wo passiert das Gleiche, man höre und staune, beim Goethe-Institut. Ja? Da haben sie jetzt 400 Honorarlehrkräfte entlassen, weil eben das Gericht hat dann also gesagt, das sind keine Honorarlehrer, die müssen festangestellt werden und das geht jetzt natürlich gar nicht. Ne? Also raus auf die Straße und die Konsequenz, die Leute, die noch weiterhin da arbeiten, die müssen jetzt eben sehr viel mehr arbeiten, um das wieder auszugleichen. Ja, und dann gibt es natürlich wie immer Tarifverhandlungen mit der GEW und die, wie das immer der Fall ist, mit wohlgesetzten Worten sagen sie, das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Ja? Die Forderungen des Goethe-Instituts können wir auf keinen Fall zustimmen und so weiter und so weiter. Und dann werden so Proteste organisiert, ist auch gut, aber wie sich's gehört für Goethe-Mitarbeiter, wie protestiert man da? Da geht man dann schwarz gekleidet als Lehrer oder Lehrerin zum Unterricht, um so den Protest zu manifestieren. Und also ich erinnere mich noch, Goethe-Institut, alle Leute, die da arbeiten, sind dann irgendwie doch ein bisschen stolz darauf, beim Goethe-Institut zu arbeiten, weil das ist ja nicht irgend so eine Klitsche wie die anderen allen. Ne? Und dann das Goethe-Institut selber in seiner Werbung, in seinen Propagandageschichten da, die schreiben dann und tönen rum, das Goethe-Institut existiert weltweit. Seine Aufgabe ist es, die deutsche Sprache und die Kultur zu verbreiten. Wir haben weltweit, weiß nicht mehr, 3500 Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Nur wenn man sich das genau anguckt, sind das Goethe-Institut eben nicht 3500, sondern vielleicht 350. Und da würde ich dann dazu zählen, zum Beispiel die Leute, die in der Zentrale in München selber arbeiten, plus die sogenannten Entsandten, das sind dann die Institutsleiter auf der ganzen Welt oder auch die Sprachabteilungsleiter, die rotieren dann, die müssen dann alle 4, 5 Jahre mal wieder in anderes Land gehen. Und also alles zusammengenommen schätze ich mal so vielleicht 350 Leute. Das ist das Goethe-Institut. Und alle anderen, die sogenannten restlichen 3000 und noch was Mitarbeiter, das ist nur schmückendes Beiwerk, das eben gebraucht wird, um den Karren am Laufen zu halten, um denen ihre Gehälter zu finanzieren. Und die, was die am liebsten tun, ist dann auf irgendwelchen Empfängen rumzustehen, wichtige Leute einzuladen, dass sie eine Konferenz abhalten am jeweiligen Dienstort, für die sehr wichtig ist, dass sie so viel wie möglich Kontakt haben mit der Botschaft, mit dem Konsulat, da oft dann auch gesehen werden, wenn sie mit solchen Leuten sich treffen. Ja. Also wenn man genau hinguckt, ist das Goethe-Institut ein Laden wie jeder andere auch. Ja. Ja, du sprichst mit Insiderwissen. Ein Laden wie jeder andere auch, leider. Hochkultur, aber den Leuten das Kleingeld aus der Tasche ziehen. Niemandsland. Ich habe hier einen kleinen Beitrag zum Thema Klimagipfelabschluss. Ich würde sagen, den hören wir uns mal kurz an und danach können wir vielleicht ein paar Aspekte dieser Geschichte kommentieren. Der Klimagipfel, Abschluss unter Nachtschicht. Die haben nämlich da sogar nachts zusammengehockt in den Ausschüssen. Nach zweiwöchigen Verhandlungen und einer langen letzten Nacht ist in Bonn die Weltklimakonferenz zu Ende gegangen. Die Delegierten verständigten sich auf weitere Schritte zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Als Erfolg gilt vor allem die Einigung auf die Fortführung eines Fonds, der für arme Länder Gelder für die Bewältigung von Klimafolgen bereithält. Über diese Hilfen war bis zuletzt gerungen worden. Der Gastgeber zieht Bilanz. Deutschland durchaus zufrieden mit der größten zwischenstaatlichen Konferenz, die es je in unserem Land gegeben hat. Wir haben das erreicht, was wir erreichen wollen. Deswegen kann ich guten Gewissens die Arbeit an meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger weitergeben. Einiges war Fleißarbeit in den letzten zwei Wochen, anderes Verhandlungsgeschick auf den letzten Metern. So ging es unter anderem darum, ein Regelwerk zu erstellen, also Spielregeln, wie der Fortschritt beim Klimaschutz gemessen und verglichen werden kann. Die Überprüfung nationaler Klimaschutzbeiträge soll helfen, die noch zu geringen Aktivitäten der Länder zu erhöhen, damit die Pariser Ziele erreicht werden können. Und es ging um verbindliche Finanzierungszusagen für die Zukunft durch reichere Industrieländer zugunsten von ärmeren Entwicklungsländern. Für viele erfreulich bei diesem Gipfel, die USA haben sich neutral bis konstruktiv verhalten. Und das, obwohl Präsident Trump aus dem Pariser Klimaabkommen wieder aussteigen will. Das klang doch alles sehr optimistisch, was da gesagt wurde. Dass sogar Trump hat sich neutral verhalten und so weiter. Das Interessante ist aber, dass einige Kilometer weiter, das sind noch nicht mal 100 Kilometer weiter, im Hambacher Forst ein Riesenwald abgeholzt wird. Die Lage ist da wirklich sehr dramatisch. Das sind Leute, die leben seit Jahren in Baumhäusern, Umweltschutzaktivisten, und die versuchen, diese Abholzung zu verhindern. Und das ist eben, sagt man, der tolle Widerspruch im supermodernen, hochtourigen Kapitalismus. Einerseits wollen sie den Planeten retten, andererseits machen sie ihn gleichzeitig kaputt. Da habe ich gerade vor kurzem irgendwas gelesen, da gab es so ein Ranking für die umweltfreundlichsten Unternehmen. Wer da drin ist in dieser Kategorie, die also bei ihrer Politik immer Rücksicht nehmen auf die Umwelt und umweltschonend und so weiter. Und wer steht da an erster Stelle? IKEA zum Beispiel. Das ist, was die auf ihren Webseiten verbreiten und als Reklame machen. Aber die tun zum Beispiel in der russischen Taiga und auch in Indonesien und Malaysia ganze Wälder abholzen, zum Teil auch illegal in Sibirien zum Beispiel. Da kommen die Chinesen über die Grenze, schleppen das Holz nach China und verkaufen es dann. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, vielleicht 35 oder 40% von dem Holz, das IKEA verarbeitet, werden auf diese Art und Weise beschafft, ja, umweltfreundliches IKEA, ja, oder auch Nike und noch andere stehen da drauf, die genau auf der gleichen Masche reiten, aber ist ja bekannt, Kinderarbeit, Steuerparadiese und alles, was dazu gehört. IKEA, fällt mir gerade ein, ist zum Beispiel, die zahlen ganz minimal Steuern. Warum? Weil die den Hauptsitz nach Holland verlegt haben, das größte Steuerparadies in Europa, und außerdem die sind eingetragen als Stiftung, nicht als ja, wie Lidl. Unglaublich. Lidl-Stiftung. Ja, ja, Ikea. Ja, gut. Unglaublich, ja. Und auch, was du sagst, das hört sich so positiv an. Ja, ja, so wird's verkauft, ja. Aber dann schon, dass die sagen, insofern war es ein Erfolg, dass Trump sich neutral verhalten hat, statt mitzumachen, ja, und die Ziele zu unterschreiben, ne. Aber gut, der hat ja im Moment andere Probleme. Der hat im Moment gerade den Militäretat um 15% erhöht. Ja. Liegt jetzt also um 15% höher als noch letztes Jahr mit Obama. 700 Milliarden Dollar jetzt Verteidigungsetat. So nach dem Motto, wir kriegen diesen Planeten schon kaputt gebombt. Ja, im Hambacher Forst ist RWE zuständig für die Rodungen für den Braunkohleabbau. Da gab es ja einen Rodungsstopp, einen vorerstigen, weil man, wie gesagt, das Gesicht wahren wollte zum Klimagipfel, der heute zu Ende gegangen ist. Und da hatte man die Rodungen erst einmal ausgesetzt. Die Umweltaktivisten haben das riesig gefeiert. Wäre ja auch eine Schande gewesen vor 30.000 Delegierten, die über die Zukunft des Weltklimas verhandeln. In, Achtung, es sind nur 45 Kilometer Luftlinie, die Bäume wegzubrettern und wegzuholzen. Sehr, sehr besorgniserregende Nachrichten kommen wirklich aus den USA. Man fragt sich ja, dieser Trump, man hört immer, da sind Gerichte, die ständig Einspruch erheben gegen seine Entscheidungen. Aber leider hat dieser Umweltmörder Erfolg. Bei der Abwicklung des Umweltschutzprogrammes ist diese Regierung erschreckend effektiv. Da gibt es einen Typen, der heißt Scott Pruitt. Er ist Amerikas oberster Umweltschützer, Herr über die Environment Protection Agency, kurz EPA genannt, die größte Umweltschutzbehörde der Welt. Doch in seiner Antrittsrede kamen Umweltschutz und Klima nicht vor. Und das war kein Versehen. Seither sorgt er dafür, dass die Luft weiterhin verschmutzt werden darf, dass Seen und Flüsse vergiftet und schädliche Pestizide auf Obst und Gemüse besprüht werden dürfen. 52 Umweltstandards wurden nach seinem Amtsantritt im Januar abgeschafft oder eingefroren. Wölfe dürfen jetzt in Amerika wieder gejagt werden. Bohrungen in der Arktis, kein Problem, erlaubt. Und umstrittene Pipelines werden gebaut. Der Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen wurde verkündet, wie wir gerade gesagt haben, der Clean Power Plan, Herzstück des Kampfes gegen den Klimawandel, den Obama initiiert hatte, blockiert. Pruitt hat Wissenschaftler entlassen, er hat Informationen zum Klimawandel unterschlagen, gefälscht, er hat Führungspositionen mit Klimawandelleugnern besetzt und will ausgerechnet einen Kohlelobbyisten zu seinem Stellvertreter machen. Damit ist dieser Umweltschützer, der die Umwelt nicht schützen will, Donald Trumps bester Mann. In keinem Bereich wird so viel von der Politik des Präsidenten im Moment umgesetzt wie hier und wird so viel zertrümmert vom Erbe Barack Obamas. Es gibt wohl kaum einen Ort, an dem der Trumpismus so blüht wie in Pruitts EPA. Dieser Mischung aus Inkompetenz, Paranoia, Wissenschaftsfeindlichkeit und Klüngel- und Interessenspolitik. Und das ist erst der Anfang, denn es geht nicht nur darum, ein paar Standards zurückzuschrauben, sondern das größte Projekt der Umweltschutzbehörde zu beerdigen, den Kampf gegen die Erderwärmung. Weg damit! Fuck the damn planet, bad people, the planet is bad people, würde Trump jetzt sagen. Eine Gefahr ist das nicht nur für die Amerikaner, sondern für die ganze Welt. Die USA sind nach China der zweitgrößte Produzent von Treibhausgasen. Und der Versuch, die Erderwärmung zu begrenzen, wie gerade hier in Bonn, rückt natürlich in weite Ferne, egal was die jetzt verkünden und wie viele tolle Fonds die da gegründet haben, wenn die Amerikaner beim Klimaschutz nämlich nicht mitmachen. Und selbst wenn sie sich neutral verhalten, wie es da heißt, machen sie nicht mit. Ja, ein anderes großes Projekt, was er jetzt vielleicht durchkriegt, vielleicht das erste und das einzige, was von all den Sachen, die er versprochen hat während der Wahlkampagne, ist Steuersenkung fantastisch, großer Beifall, alle finden Steuersenkungen gut. Aber was wird es sein, wenn man genau hinguckt? Genau das, wer davon profitieren wird, sind die Superreichen und die großen multinationalen Konzerne. Ja. Und dann, also um 1,5 Billionen Dollar will er die Steuereinnahmen reduzieren, also sowohl Einkommensteuer wie auch Körperschaftssteuer und so weiter. Vermögensteuer sowieso. Und stellt er sich doch dann hin und seine Administration und sagen, das bedeutet aber auf keinen Fall, dass das Auswirkungen auf das Haushaltsdefizit hat. Ne? Und sagt dann, im Gegenteil, jetzt werden wir in nächster Zeit 900.000 neue Arbeitsplätze schaffen, weil dann können die Unternehmen wieder investieren und so. Die Gehälter werden steigen, also auf diese Art und Weise soll das verkauft werden. Und wie man es ja kennt, also die gleiche Leier wie überall im Grunde, die Leute werden wieder drauf reinfallen und im Beifall klatschen und so. Dem Otto-Normalverbraucher fällt natürlich ein, wer soll das bezahlen? Ne? Und es ist auch schon klar, wer das sein wird. Der Teil, der noch übrig ist von der sogenannten Mittelschicht, und die unteren bis hin zu den Armen und den Ärmsten der Armen, die werden das alles bezahlen müssen. Unser Berlin, unser Berlin. Unser Berlin, wer meint es jetzt das Alte? Unser Berlin, gemeint es jetzt das alte Berlin? Das war ausgezeichnet durch den Sieg, dem jedes Kind spielend leicht erringt, wenn es bei Schwarz-Rot über Ampeln geht, die gar nicht gehen. Außerdem telefonierst am Steuer neben dir die Bullen, die siehst du nicht, weil du mit links eine Tüte drehst. Die Cops monieren dann auch bloß deine kaputte Windschutzscheibe und sind heilfroh, dass du sie einfach weiterfahren lässt. Aber die Bäume, die retten uns, unser Berlin. Wir kriegen's halt auch längst nicht mehr alleine hin. Dass Autos brennen, will ich hier nicht kommentieren, weil ich bin selber ein Automobilist, für den der Kampf gegen diese Parkscheinungeheuer die verzweifelte Aktionsform mancher Stunde ist. Aber die Bäume, die retten uns, unser Berlin. Auch wenn sie der Stadt zusätzliche Parkfläche entziehen. In Kreuzberg gibt's jetzt eine Rudi-Dutschke-Straße.

Desde Concepción, Chile, un saludo a la hermosa Radio Contrabanda 94.1 de Barcelona. Programa Niemands Land que fomenta la amistad entre los pueblos. Contrabanda 91.4 para Barcelona. Es ist Samstag, der 18. November 2017. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Brüssel. Die Entscheidung über eine Auslieferung des früheren katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont und vier seiner Minister von Belgien nach Spanien ist vertagt worden. Das zuständige Gericht habe am Freitag entschieden, für den 4. Dezember eine weitere Anhörung anzusetzen, das sagte Puigdemonts Anwalt Paul Beckert. Die spanische Regierung hat die Autonomieregierung Puigdemonts nach einem Unabhängigkeitsvotum des Regierungsparlaments abgesetzt und Neuwahlen für den 21. Dezember angesetzt. Mehrere führende Unabhängigkeitsbefürworter wurden festgenommen. Puigdemont und vier seiner Minister reisten danach nach Belgien. Sie setzten sich ab, von wo sie nach dem Willen Spaniens ausgeliefert und in Untersuchungshaft genommen werden sollen. Die spanische Justiz wirft den katalanischen Politikern Rebellion, Aufwiegelung und Veruntreuung öffentlicher Gelder vor. Bestraft werden kann dies mit bis zu 30 Jahren Gefängnis. Nach Angaben des belgischen Justizministeriums muss die endgültige Entscheidung über die Haftbefehle binnen 90 Tagen fallen. Die belgische Staatsanwaltschaft habe beantragt, den Auslieferungsantrag sofort umzusetzen, sagte Puigdemonts Anwalt. Aber es gebe nach wie vor die Möglichkeit zu einer schriftlichen Reaktion der Verteidigung. Deshalb ist heute nichts entschieden worden. Das Innenministerium in Madrid erklärte, es habe der belgischen Staatsanwaltschaft 14 Fragen zu den dortigen Haftbedingungen für Puigdemont und seine Gefolgsleute beantwortet. Darin sei es um den Zustand der Zellen, das Essen und die Hygiene im Gefängnis gegangen. Also ein formelles Hinauszögern. Innenminister Juan Ignacio Zoido verwies dabei darauf, dass Spanien seit vielen Jahren ein Rechtsstaat ist. Niemand in Europa wird uns Nachhilfe geben, fügte er hinzu. Am Ende eines EU-Gipfels in Göteborg sprachen auch der belgische Ministerpräsident Charles Michel und der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy über die Lage. Michel betonte die Unabhängigkeit der Justiz. Es ist ein juristischer Fall auf der Grundlage der Gewaltenteilung, sagte er. Die Entscheidung über den spanischen Auslieferungsantrag liege allein bei den Justizbehörden. Rajoy sagte, er werde jede Entscheidung des Brüsseler Gerichts befolgen. Ich vertraue der Justiz und vor allem respektiere und befolge ich ihre Entscheidungen. Michels Sprecher Baren Leit sagte, die katalanische Frage habe gar nicht im Mittelpunkt des bilateralen Treffens gestanden. Michel und Rajoy hätten beispielsweise über die Kandidatur Belgiens für den Posten eines hohen EU-Polizeibeamten und den bevorstehenden Umzug von EU-Behörden gesprochen, die bislang in Großbritannien angesiedelt waren. Das riecht ja nach Deal hinter den Kulissen. Ihr gebt uns Puigdemont und wir sorgen dafür, dass ihr Pöstchen bekommt, dass lukrative Behörden nach Brüssel kommen. Gut, nach Aussagen einer führenden Separatistin hat die Zentralregierung in Madrid die katalanische Unabhängigkeitsbewegung vor Toten auf den Straßen gewarnt. Das ist jetzt der letzte große Aufregknüller in dem ganzen Polizirkus um den Katalanismus und den Separatismus und die Abspaltung von Spanien. Da geht es jetzt um Tote auf den Straßen. Die spanische Regierung hat uns gedroht, es werde Todesopfer auf den Straßen geben, das sagte die ranghöchste linke Politikerin Marta Rovira am gestrigen Freitag dem Radiosender RAC-U. Die Verteidigungsministerin der Zentralregierung, Dolores de Cospedal, wies die Vorwürfe als absolut falsch zurück. Man hat uns das ganz direkt gesagt, dass es im Falle einer Unabhängigkeitserklärung ein Blutvergießen geben würde und dass wir Halt machen müssten, dass Sie, die Polizei, dieses Mal nicht zögern würden und man nicht mehr nur Gummigeschosse einsetzen würde, das sagte Rovira vor der versammelten Presse. Man habe zudem von Waffensendungen der spanischen Armee nach Katalonien erfahren. Nähere Informationen nannte diese Dame allerdings nicht. Rovira ist Generalsekretärin der Partei ERC, das ist die Esquerra Republicana, dessen Führer im Gefängnis sitzt, die mit der liberalen PDCAT des abgesetzten Regierungspräsidenten Puigdemont das separatistische Regierungsbündnis Junts pel Sí gemeinsam fürs Jahr gebildet hatte. Im Zuge des Konflikts avancierte die Linke ERC inzwischen laut Umfragen zur stärksten Kraft Kataloniens. Ja, also zu dieser Frage, Puigdemont, wird er ausgeliefert oder nicht, an die spanische Justiz, ich habe den Eindruck, vor Januar sehen wir den nicht. Und die werden da nichts machen, glaube ich, vor diesen Wahlen am 21. Dezember. Ne? Wahrscheinlich auch deshalb, weil wenn der jetzt auch noch in Knast einfahren würde, dann würde das noch mehr Unruhe auslösen in der Unruheprovinz. Würde das den Unabhängigkeitsbefürwortern wieder zu Passe kommen, dann hätten sie noch mehr Argumente. Also jedenfalls der Culebrón, diese Seifenoper da, die geht weiter. Ne? Wer hat recht? Die Befürworter oder die Gegner der Unabhängigkeit ausliefern oder nicht? Wer sind die Putschisten? Die Zentralregierung, die katalanische Autonomie aufhebt, oder die einseitig die Unabhängigkeit ausrufen? Und jetzt, wie gesagt, starren alle auf diesen 21. Dezember. Neuwahlen soll es hier geben. Das sind noch 4 bis 5 Wochen. Und jetzt geht's genauso weiter natürlich. Wer mit wem? Mögliche Koalitionen werden diskutiert. Umfragen, Spekulation. Wer bekommt die Mehrheit? Die spanische Rechte, die in Katalonien repräsentiert ist von Partido Popular und Ciudadanos, immer mit der Unterstützung oder nicht, oder nur der teilweisen Unterstützung von den Sozialisten hier. Aber insgesamt ist dir's nicht auch so gegangen? So in letzter Zeit nach dieser Intervention von Madrid hatte ich so den Eindruck, dass dieses nationalistische Fieber wieder ein bisschen am Abflauen ist. Wir hatten es gehofft. Ja. Aber also, nein. Also auch so Nachbarn, Leute auf der Straße waren sehr frustriert und haben dann geschimpft auf ihre eigenen Politiker hier, wie schlecht die das alles gemacht haben. Ne? Und die Zentralregierung ist eben mit aller Härte vorgegangen. Ne? Wie Sie es angekündigt haben, es war ja alles mit Ankündigungen. Niemand kann sich jetzt beklagen, Sie hätten es nicht gewusst. Jeder Schritt, den diese Typen gemacht haben in Madrid, war 100.000 Mal angekündigt worden. Nur, was das Problem war, die Leute haben, wie bei einem Fake-Finanzprodukt, sie haben dran geglaubt. Es war ein blinder Glaube, die Republik würde kommen, das Paradies würde ausbrechen und sie hätten etwas und sie haben weniger als vorher. Und diesen Betrug, den haben viele mittlerweile erkannt, aber sie haben ihn noch nicht anerkannt. Sie wollen unbedingt weitermachen und weiter in dieser Blase leben. Und das ist das Problem. Leute, die nochmal mit dem Kopf gegen die gleiche Wand rennen, die, würde ich sagen, die verlieren irgendwann ganz das Gefühl, für was sich gehört und was nicht. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Und jetzt wollen wir sehen. Der Rajoy in Madrid, der hat es ja schon öfter geschafft, durch seine Dumm- und Tollpatschigkeit die Situation hier wieder anzuheizen und hat mit seiner Politik hier immer neue Unabhängigkeitsbefürworter geschaffen. Ne? Aber gut, jetzt sind es noch 4 Wochen, ein bisschen mehr als 4 Wochen bis zu diesen Wahlen. Und da kann man davon ausgehen, dass von beiden Seiten alles getan wird, dass die Sache wieder angeheizt wird, dass sie uns mit allen Kräften den Kopf zumüllen mit ihrer Wahlpropaganda. Ja, und dann kommt der 21. Dezember, dann wird gewählt, das Resultat wird feststellen, mehr oder weniger wird es das gleiche Resultat sein wie bei den letzten Wochen und dann geht der Culebrón eben weiter und sie haben es wieder mal geschafft, uns zu unterhalten und abzulenken von denen, Dingen, die uns wirklich auf Nägel brennen. Ja, die Korruption geht weiter, sowohl hier wie in Spanien. Die Reichen und die Superreichen, die transferieren weiterhin ihre Vermögen und ihre Gewinne weiterhin in die Steuerparadiese, jetzt bei den neuen aufgedeckten Geschichten da von, wie heißt das nochmal, Paradise Papers. Ja, genau. sind nur in Spanien 600 wieder von den Reichen, nicht den Superreichen. Also die sind auch dabei, aber 600 Normalreiche, sagen wir mal, nur in Spanien. Die Jugendlichen hier, die sind entweder arbeitslos oder haben eben Arbeiten mit lächerlichen Arbeitsbedingungen. Die werden weiterhin keine Zukunft haben. 80% haben immer nur befristete Arbeitsverträge oder werden gezwungen, sich selbstständig zu machen, ihre eigene Sozialversicherung auch noch zu bezahlen. Also die Leute, die jetzt jungen Leute, die sagen wir bis 29 oder so, die werden keine Rente haben, wenn sie 65 sind oder 70 wird es dann wahrscheinlich sein. Die Zwangsräumungen gehen weiter. Nur in Katalonien werden jeden Tag zwischen 40 und 50 Zwangsräumungen durchgeführt und die Leute auf die Straße gesetzt. Aber gleichzeitig haben sie jetzt gerade in Madrid wieder eine Aktivistin verurteilt, die Widerstand geleistet hat bei Zwangsräumung. 6 Monate Gefängnis und 6.000 Euro Buße. Und da, angesichts dieser Geschichten, wollen die uns weismachen, dass die wichtige Frage jetzt ist, ob Katalonien unabhängig wird oder nicht. Katalonien ist schon gespalten, ne? Und ganz Spanien ist auch gespalten, ne? Nämlich zwischen unten und oben. Zwischen denen, die arbeiten oder arbeitslos sind, und oder den Jugendlichen oder den Rentnern, ne? Zwischen uns und den Schmarotzern, die uns regieren. Was auch so hässlich ist, nun stellen sich Typen wie Arturo Mas hin und sagen, ja, das mit der Republik, das war natürlich ein Fehler, die hätten wir natürlich nie umsetzen können, wir geben das jetzt zu. So ein krummer Hund hetzt die Leute 5 Jahre lang in eine Richtung und jetzt, wo alles den Bach runtergegangen ist, stellt er sich hin und sagt, ja, wir waren nicht bereit für die Republik. Das hätte gar nicht klappen können, es tut uns leid. Wer diesen Leuten überhaupt noch ein Wort glaubt, der tut mir wirklich fast schon absolut leid. Diese Krawattenmänner, die ihr Geld ins Ausland transferieren, wie ihr Freund Trias, die selber in Villen wohnen, und die denken, sie sind super schlau, sie sind super schlaue Typen, so das Volk zu bescheißen und zu manipulieren, das ist wirklich ein starkes Stück, das muss man schon sagen. Das gelingt manchen Sektenführern in Indien oder auch in südamerikanischen Sektenbewegungen, aber dass das hier so viel Erfolg hat, das ist wirklich interessant. Das Phänomen wird man irgendwann wissenschaftlich untersuchen. Niemandsland, terra de ningú. Una veu lliure, un món lliure. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Niemandsland. Hören wir einmal die Nachrichten vom heutigen Tage in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Entscheidende Phase der Jamaika-Sondierungen. Union, FDP und Grüne unterbrachen am Abend ihre Gespräche. Heute soll erneut über die Streitpunkte Flüchtlingspolitik und Klimaschutz verhandelt werden. Die Parteien haben sich eine Frist bis Sonntagabend gesetzt. Weltklimakonferenz in Bonn beendet. Nach einer Nachtschicht haben sich die Delegierten auf weitere Schritte zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens verständigt. Als großer Erfolg gilt die Einigung auf weitere Finanzhilfen für arme Länder. Saudi-Arabien ruft Botschafter in Deutschland zurück. Grund seien Äußerungen von Außenminister Gabriel. Dieser hatte nach dem Rücktritt des libanesischen Regierungschefs Hariri von einer brandgefährlichen Entwicklung und politischem Abenteurertum in der Region gesprochen. Großbrand in Manhattan. Bei einem Feuer in New York sind die obersten Stockwerke eines Wohnhauses völlig ausgebrannt. Mehr als 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Über die Brandursache ist bisher nichts bekannt. Auftakt des 12. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Stuttgart schlägt Dortmund mit 2:1 und verschärft damit die Krise der Borussia. Für die Dortmunder war es das 5. sieglose Ligaspiel in Folge. Das Wetter im Süden meist wolkig und nur stellenweise etwas Sonne, sonst wechselnd bewölkt mit Regen oder Regenschauern, im Bergland auch mit Schneeschauern, 1 bis 9 Grad. Ein interessantes Spiegel-Titelbild gibt es diese Woche. Da steht Ching Lai. Für alle, die des Chinesischen nicht mächtig sind, ich bin's ja. Kleiner Scherz, keine Ahnung. Hier ist die Übersetzung. Ching Lai heißt Aufwachen. Und die Titelseite ist rot mit gelben Lettern verziert, also richtig Mao-Farben. Und da heißt es, warum China schon jetzt Weltmacht Nummer 1 ist, ein Weckruf für den Westen. Und da gibt es noch ein paar interessante Anmerkungen. Nach 40 Jahren atemberaubenden Aufstiegs hat China die Schwelle zur politischen, wirtschaftlichen und technologischen Supermacht überschritten. Der Westen hat noch nicht begriffen, vor welcher Herausforderung er steht. Ein Weckruf. Pekings Machtanspruch, heißt es hier in einem lang angelegten Artikel, geht über China längst hinaus. Es ist ein globaler Anspruch. Das politische Modell seines Landes, sagte Xi auf dem Parteitag, sei eine große Schöpfung und ein Modell für andere Staaten. Unsere chinesische Zivilisation erstrahlt in dauerhafter Pracht und Herrlichkeit. Hulda, so haben Chinas Herrscher seit dem Ende des Kaiserreichs nicht mehr gesprochen. Nicht einmal Mao Zedong. Dessen Nachfolger Deng Xiaoping beschwor seine Genossen, mit Chinas wachsendem Gewicht behutsam umzugehen. Verbirg deine Stärke und warte ab, lautete sein Leitsatz. Mit dieser Doktrin der Zurückhaltung hat Xi Jinping gebrochen. Seine Parteitagsrede klang wie der Ruf nach dem Platz an der Sonne, mit dem das wilhelminische Deutschland vor mehr als 100 Jahren seinen globalen Anspruch formulierte. Und wo das hingeführt hat, wissen wir. Die Welt, sagte Xi, stehe am Beginn eines neuen Zeitalters, in dem China ins Zentrum vorrücken wird. Das ist mehr als eine Absichtserklärung, kommentiert der Spiegel hierzu. Es ist die Beschreibung einer Realität. Chinas Aufstieg verändert die Welt. Seine politische und wirtschaftliche Kraft, seine Aufrüstung und seine wissenschaftlichen Fortschritte haben das Land in den Rang einer Weltmacht katapultiert, wie sie der Westen seit dem Führungswettlauf während des Kalten Krieges nicht mehr gesehen hat. Wie einst die Sowjetunion ist China ein repressiver, leninistisch durchregierter Machtstaat, der Widerspruch nicht duldet und jeden Einzelnen brechen kann, der sich dem Ganzen in den Weg stellt. Gut, das passiert ja hier auch. Das ist jetzt vom Spiegel so gesagt. Die brechen jeden Einzelnen, der sich der Regierung in den Weg stellt. Da haben wir auch einiges, was hier gebrochen wurde. Aber anders als damals die UdSSR ist die Volksrepublik ökonomisch stark und verfügt über ein hochmodernes Arsenal digitaler Überwachungs- und Kontrollwerkzeuge. Und anders als westliche Politiker, das kommt jetzt auch noch dazu, regieren Pekings Führer, ohne sich von demokratischen Wahlen aufhalten zu lassen. Die müssen also nicht überlegen, mit wem mache ich eine Koalition, welche Parteien, wer hat wie viel Prozent Stimmen bekommen, sondern das geht schwuppdiwupp durch die Bank. Hier im Westen gibt es übrigens auch schon Stimmen, die sagen, sowas Ähnliches haben wir hier auch schon. Es gibt eine kapitalistische Regierungspartei und das Ganze ist dann doch nur ein bisschen Gedöns drumherum. Gut, Washington beklagt, das US-amerikanische Magazin Foreign Policy leide unter einem Aufmerksamkeitsdefizit, wenn es um China gehe. Die Trump-Regierung lasse sich von innenpolitischen Streitereien, dem Antiterrorkampf und Konflikten mit Russland, Iran und Nordkorea ablenken. Achtung, den Volkswirtschaften Nummer 12, 29 und 113 der Welt, während China hart daran arbeitet, die Nummer 1 zu werden. Das gilt für den Westen insgesamt. China ist nicht an den nachrichtenträchtigen Krisen unserer Zeit beteiligt. Es produziert selten Skandale, welche die westlichen Schlagzeilen bestimmen. Oder hast du schon mal von einem chinesischen Finanzskandal gehört, von einem Sexskandal in China und so weiter? Da hört man einfach nichts von. Die Chinesen sind diszipliniert, die machen solche Schweinereien nicht. Denkt man, weil man eben keine Nachrichten hört. Ja, auch zu dieser Geschichte da, was du gerade zitiert hast, Kontrolle, ja, überall digital, das passt ja alles sehr gut, ne? Lenin hat ja auch schon damals gesagt, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser, und insofern sind sie natürlich stramme Kommunisten dort. Auf der anderen Seite, hier passiert das Gleiche, wie du schon gesagt hast, nur eben mit Wahlen, ja. Und jetzt, gestern habe ich irgendwo gelesen, dass die Banken verzichtet haben, einzutreiben die Schulden, die die Parteien bei ihnen haben. Also es geht so, wenn irgendwo Wahlkampf ist, nehmen die Parteien Kredite auf bei der Bank, weil sie durch illegale illegale Parteispenden und Finanzierung oder von korrupten Unternehmern, das reicht ja nicht, dann nehmen sie Kredite auf bei den Banken, und dann hinterher verzichten die Banken darauf, das einzutreiben. Also wenn du einen Kredit aufnimmst, da wird die Bank vermutlich nicht verzichten darauf, den einzutreiben. Aber warum macht sie es bei den Parteien? Dreimal darf man raten. Ne? Haha. Und das, eine Hand wäscht die andere. Das ist übrigens gar nicht illegal, ja, dass die darauf verzichten, ihre Schulden einzutreiben, weil die Bank kann ja jederzeit, auch dir, könnte auch dir, vergeben die Schulden. Aber gut, tun sie es eben bei den großen Parteien, hauptsächlich Partido Popular und Sozialisten, können sie machen, ist zwar nicht schön, sie müssten aber auch dann den Rechnungshof, der Tribunal de Cuentas, informieren. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie machen es dann einfach, aber hoffen eben, dass es niemand merkt. Ja. Und so geht es gerade weiter. Jetzt gerade die gleichen beiden Parteien, über die man jahrelang gesagt hat, wir haben Spanien beherrscht, 40 Jahre lang die PP und die Sozialisten, Bipartidismo. Ne? Heute haben wir kein Bipartidismo mehr, sondern noch diese neue Partei dabei, diese Ciudadanos. Ne? Aber es ist genau das Gleiche wie in China. Ne? Jetzt haben sie gerade wieder verhindert, dass ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden sollte zur Polizeigewalt am Referendum am 1. Oktober. Ne? Beide dagegen gestimmt. Wird nicht untersucht. Das ist genauso ein monolithischer Block wie die KP in China. KP lässt sich ja auch sehr leicht mit kommunistischer Partei und mit kapitalistischer Partei übersetzen. Noch eine Bemerkung zu China in diesem Zusammenhang. Spätestens 2050, so führt der Spiegel seinen Report aus, so die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, also zwei Jahrhunderte nach den Opiumkriegen, die das Reich der Mitte in eine Phase der Kränkung und der Schande stürzten, wird China an die Spitze der Welt zurückkehren. Sollte jemand versuchen, diesen weiteren Aufstieg von außen zu stören, so die Global Times, werde Peking, Zitat, nicht zögern, mit strategischer Kraft zurückzuschlagen oder sich, wenn nötig, auf eine entscheidende Machtprobe vorzubereiten. Greift China wirklich nach der Weltherrschaft? Will Peking die Pax Americana, die seit dem Ende des Kalten Krieges gilt, durch eine andere Weltordnung ersetzen, notfalls mit militärischer Gewalt? Das sind bange Fragen, die der Westen sich stellt. Der Westen, das heißt, die Herrschenden hier. Will die KP die schlotternden Demokratien, Xinhua, des Westens stürzen und den Erdball mit autoritären Regimen überziehen? Die Angst vor einer totalitären Weltmacht Chinas ist nachvollziehbar und angesichts des auftrumpfenden Peking dieser Tage nicht ausgeschlossen. Wollte nur noch was singen auf Chinesisch. Oh, und was heißt das? Kannst du das mal übersetzen? Der Osten ist rot. Aha. Chinesische Nationalhymne. Die haben wir ja hier auch sehr gerne als Hintergrundmusik zum Katastrophenblock. Eine Sache, wo China unbedingt beweisen will, dass es auch zur Weltelite gehört, und eine Sache, die China wurmt seit vielen, vielen Jahren, ist das Thema Fußball. Kaspar Rohrstedt, der Vorstandsvorsitzende des Sportartikels Riesen Adidas, hatte kürzlich eine ungewöhnliche Idee. Achtung! Er könne sich vorstellen, sagte er, das DFB-Pokalfinale eines Tages nicht mehr in Berlin, sondern irgendwo in China auszutragen. Was Fußballromantiker für eine Groteske der Globalisierung halten dürften, ist für umsatzgetriebene Konzernchefs wie Rohrstedt selbsterklärend. Auch im Sportbusiness ist China der Markt der Zukunft, und wer von diesem Riesenmarkt profitieren will, muss ihn bespielen. Die englische Premier League machte es vor. Das erste Samstagsspiel beginnt dort in der Regel mittags um 12:30, das erste Sonntagsspiel um 12:00, live zur besten chinesischen Sendezeit, damit Millionen Chinesen die englische Liga gucken können. China ist seit Jahrzehnten eine Supermacht des Sports, doch bislang waren es vor allem Einzeldisziplinen, in denen das erbarmungslose Fördersystem Olympiasieger in Serienproduktion hervorbrachte. Im Fußball aber ist China ein Land unter vielen. Im aktuellen FIFA-Ranking steht die Volksrepublik auf Platz 57. Das tut weh. Chinas Staatschef Xi Jinping gefällt das absolut nicht. Er möchte, dass China sich endlich wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, das Turnier selbst ausrichtet und den Titel gewinnt. So, das ist die Vorgabe. China hat sich für die Weltmeisterschaft in Russland im nächsten Jahr nicht qualifiziert, das sei mal so gesagt. Im Frühjahr 2015 sprach Xi ein Machtwort. China müsse endlich auch im Fußball zu einer Großmacht werden. Seither ist der Markt entfesselt und die Konzernlenker aus der Immobilienbranche, der Konsumgüterindustrie und dem Internethandel überbieten sich gegenseitig mit obszönem Einsatz, egal ob es um die Vermarktung des Spiels oder Investitionen in einzelne Spieler geht. Die Preise für die TV-Übertragungsrechte der Super League haben sich verzwanzigfacht. Für die Jahre von 2016 bis 2020 zahlt der Fernsehsender China Sports Media den 16 Clubs rund 1,2 Milliarden Dollar. Für die 5 Jahre zuvor waren es gut 60 Millionen gewesen. Auch Ablösesummen für ausländische Spieler sind in absurde Höhen vorgestoßen. Vor der Saison 2016 lagen die Transferausgaben chinesischer Vereine über denen der Premier League. Die Enthüllungsplattform Football Leagues hatte der Presse Dutzende Verträge von Profis zugespielt, die zu chinesischen Clubs gewechselt sind. Es sind Dokumente des Irrsinns. So erhält der italienische Nationalspieler Graziano Pelé, der im Sommer 2016 vom FC Southampton nach China wechselte, nun ein Grundgehalt von 10 Millionen. Von 10 Millionen Euro pro Saison. Der Brasilianer Hulk kommt auf ein Nettogehalt von 15 Millionen Euro. Der Argentinier Ezequiel Ivan Lavezzi auf 56,7 Millionen Dollar für knapp 2 Jahre. So sieht's mittlerweile aus im Fußball, so sieht's aus im globalen Business, und China spielt da ordentlich mit. Wohl kaum ein europäischer Verein verspürt den Abgang, Achtung, seines besten Spielers nach China derzeit aber so schmerzlich wie der erste FC Köln. Die haben noch kein einziges Spiel gewonnen. In der letzten Saison schoss der Stürmer Anthony Modeste den FC mit 25 Saisontoren in die Europa League. Dann wechselte er zu Tianjin Quanqing. Sportlich ergab dieser Wechsel keinen Sinn, finanziell schon. Modeste hat sein Gehalt vervielfacht. Und es laufen auch Gerüchte, dass Messi gekauft werden wird. Dem wollen die so ungefähr 500 Millionen zahlen. Und da gibt es beim FC Barca schon hinter den Kulissen Gerüchte, dass das der große Supercoup werden wird. Man hält das noch zurück, weil man die Independentistas nicht ganz niederdrücken will, nachdem sie so gedemütigt wurden von Madrid. Aber das droht wohl im Hintergrund. Werner, hast du da auch schon was gehört? Ja, wie viel Milliarden, sagst du, soll der dann kriegen? Messi? Ja, ja, das steht hier nicht. Das ist mein Gerücht. Ach so. Ja, ich verbreite jetzt einfach ein Gerücht. Moment, ja. Halt. Das sind einfach Gerüchte, die zirkulieren. Es tut mir leid, meine Damen und Herren. Ja, nee, bitte, das ist keine Information, das ist ein Gerücht. Ich halte alles für möglich. Ne? Aber selbst wenn der Milliarden kriegen sollte und nicht mehr Millionen muss ich doch sagen, der ist es wert, ja. Na gut, aber zur Politik der chinesischen Regierung. Ein Unterschied ist ja trotz weiterer Existenz der Kommunistischen Partei und allem doch noch da, ne? Wenn zu etwa zur Sowjetunion oder zur DDR früher, die hatten ja 5-Jahrespläne und die machen jetzt offenbar 4-Jahrespläne da in China, weil die übernächste Weltmeisterschaft ist ja dann wieder in 4 Jahren. Ne? Also damit steht das Planziel fest, qualifizieren für die Weltmeisterschaft und Weltmeister werden. Jetzt werden wir sehen, inwieweit sie dann den Plan auch erfüllen. Da müssen wir dann aufpassen. 各位听众大家好，我是一名来自中国的听众。Niemandsland 是一个非常棒的德语电台。 Weitere Meldungen im heutigen Katastrophenblock, im heutigen Niemandsland. Das Thema Geheimdienste. Der Bundesnachrichtendienst BND muss unter bestimmten Umständen offenlegen, ob er Informationen an Journalisten weitergegeben hat. Das geht aus einer einstweiligen Anordnung des Bundesverwaltungsgerichts hervor. Achtung, Anlass ist die Klage eines Redakteurs des Berliner Tagesspiegel, der wissen will, ob Journalisten über Geheimdiensterkenntnisse zum Putschversuch in der Türkei informiert wurden, äußerte sich BND-Chef Bruno Gahl dazu im Spiegel. Der BND hatte sich geweigert, die Auskunft zu erteilen. Karl hatte im März dem Spiegel erklärt, er habe keine Anzeichen dafür, dass die Gülenbewegung hinter dem Putsch stecke. Das Gericht entschied nun, die verlangten Auskünfte seien keine geheimhaltungsbedürftige Tatsache. Im weiteren Verfahren wollen die Richter prüfen, ob der BND auch offenlegen muss, was er Journalisten vertraulich mitgeteilt hat. Zuvor hatte das Berliner Verwaltungsgericht in erster Instanz Kanzlerin Angela Merkel dazu verpflichtet, nicht verurteilt, verpflichtet, mitzuteilen, welche Journalisten sie 2016 zu vertraulichen Gesprächen getroffen hat. Thema Neonazis, Thema Ukraine. Das rechtsextremistische Freiwilligenbataillon Azov, das im Ukraine-Konflikt gegen prorussische Separatisten kämpft, bekommt verstärkt Zulauf aus Europa, auch aus Deutschland. Kämpften 2014 noch rund 850 Söldner in der Miliz, sind es heute nach Angaben von Sicherheitsbehörden bereits über 2500. Grund für eine Rekrutierungsoffensive sei eine Rückeroberung Europas, mit der das Regiment auch unter deutschen Neonazis um Nachwuchs wirbt. So wurden im Juli auf einem Rechtsrock-Festival im thüringischen Thema unter den Besuchern Flyer verteilt, die dazu einluden, in die Reihen der Besten einzutreten, um Europa vor dem Aussterben zu bewahren. In sozialen Netzwerken tauchten bereits Fotos deutscher Neonazis auf, die in Kampfanzügen mit Azov-Symbolen posieren. Wenn die Terroristen von ISIS oder von Daesh die Gotteskrieger sind, dann sind das unsere, die da jetzt in der Ukraine kämpfen für Recht und Freiheit und Vaterland, das sind dann unsere Wotanskrieger vielleicht. Wotanskrieger, meine Güte. Gut, aber es geht ja auch um Gefühle. Es geht um Religion, um Gefühle, es geht um Heimat, um Gott, um Vaterland und all diese Dinge, die man rationell nicht diskutieren kann. Angeblich. Aber mit der so tolle Geschäfte gemacht werden und mit der die Massen so toll gelenkt werden. Thema Justiz. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum dritten Geschlecht hat Folgen in juristischer, behördlicher und medizinischer Hinsicht. Vor allem aber im gesellschaftlichen Umgang. Das Recht schafft Realität und das Recht spiegelt Realität. Das ist der ambivalente Doppelcharakter dieser gesellschaftlichen Institution. Gerichte wiederum schaffen Klarheit oder regeln Unklarheit. Das hat das Bundesverfassungsgericht gerade im Fall der Intersexualität gezeigt. Es gibt, so stellte das Karlsruher Gericht nun in einem gesellschaftspolitisch wegweisenden Beschluss fest, ein drittes Geschlecht, das weder Mann noch Frau ist, und gab damit der beschwerdeführenden Person Recht, die geklagt hatte. Das ist Vanya. Er, sie ist 27 Jahre alt, aus Leipzig geboren, mit einer genetischen Anomalie. Vanya fehlt das zweite Chromosom, das entweder das weibliche oder männliche Geschlecht hätte bestimmen können. Heute wird Vanya mit Testosteron behandelt und trägt ein Vollbart, will sich aber weder als Mann definieren lassen, noch, wie bisher vorgesehen, in Dokumenten als juristische wie auch gesellschaftliche Leerstelle gelten. Für solche Fälle hat das Bundesverfassungsgericht nun entschieden. Zitat: Das dritte Geschlecht muss als solches benannt werden. Es darf nicht einfach in Geburtsurkunden offengelassen werden, wie es die bisherige Praxis war. Bundesweit betrifft das Urteil damit Schätzungen zufolge bis zu 160.000 intersexuellen Menschen, deren Geschlechteridentität nicht eindeutig festzulegen ist. Wo du gerade gesagt hast, er, sie, fällt mir ein, da kommt ja ein echtes Problem auf euch zu, auf die Deutschlehrer. Ne? Auf einen Mann beziehst du dich, indem du er sagst, auf eine Frau, indem du sie sagst. Aber in so einem Fall, was machst du da? Es kann man ja nicht sagen. Ne? Das hört sich ja ziemlich verächtlich an. Da muss man sich mal ernsthaft überlegen, ja, was das, wie. Hast du eine Idee, einen Vorschlag, was man da machen kann? Ich denke, das wird so geregelt, dass die Person selber sagt, was und wer sie ist, sich vorstellt, und dann ist das überhaupt keine Frage. Die Person wird sagen, nennt mich bitte Hans oder Martha oder Willi. Der oder die. Wie geht es ihm heute, Herr Willi? Nein. Wie geht es ihr, sie heute, ihm? Nee. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn die Grammatik. Person selber spricht, sagt sie natürlich ich, ja. Aber wenn andere über diese Person reden, da, man kann doch nicht jedes Mal er, sie sagen. Das ist, da muss eine Lösung gefunden Gut. werden. Gut, ja, ja, die Grammatik muss ran. Du als Deutschlehrer, hast du da vielleicht eine Idee? Ich bin Ex-Deutschlehrer. Also er, sie, es wäre die dritte Person. Ja, ja, das betrifft das ja eigentlich nur die dritte Person. Er, sie, es, dann müsste man die... Sehr. Es sie ist eher. Schon besetzt durch ich würde Ding, sagen, Sache, das kann man nicht sagen. Also ich würde sagen, im Nominativ sehr, im Dativ sieben bueno. Und im, das ist Dativ, ich gebe sieben das Buch, ich sehe sehr, ich sehe sie, ihn, ich sehe sie, sieben und sie. Damit haben wir das Problem gelöst. Und der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Sowieso, genau. Ne? Also ich gebe Sim das Buch und ich sehe Sim. Problem gelöst hier im Niemandsland. Meine Damen und Herren, beenden wir den Katastrophenblock. Wir haben hier noch tausend andere Sachen auf dem Monitor und auf Papier. Aber lassen wir es gut sein. Ein Lied und dann bringen wir noch ein bisschen Kultur. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Ihr hört Niemandsland, eine Radiosendung in deutscher Sprache bei Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Unter Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Megister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. an dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mäcki-Messer, dem man nichts beweisen kann. Kinder und ein Greis in der Menge, Mäcki-Messer, den man nichts fragt und der nichts weiß, und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß. Wachte auf und war geschändet, Mäcki, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet, Mäcki, welches war dein Preis? Um der zunehmenden Verhärtung der Menschen zu begegnen, hatte der Geschäftsmann Jonathan Jeremia Peachem einen Laden eröffnet, in dem die Elendsten der Elenden jenes Aussehen erhielten, das zu den immer verstockteren Herzen sprach. Man nannte ihn deshalb den König der Vereinigten Bettlerscharen von London. Hören Sie seinen Morgenchoral. Wach auf, du verrotteter Christ, mach dich an dein sündiges Leben, zeig, was für ein Schurke du bist, der Herr wird es dir dann schon geben. Verkauf deinen Bruder, du Schuft, verschache dein Ehweib, du Ficht, der Herrgott für dich ist der Luft, er zeigt dir's beim jüngsten Gericht. Von seiner Frau erfährt Jonathan Peachem, dass seine Tochter Polly ein merkwürdiges Verhältnis mit einem jungen Mann hat. So erfährt Peachem, dass der Geliebte seiner Tochter, der berüchtigte Räuberhauptmann Mäcki-Messer selbst ist, und erzählt es seiner entsetzten Frau. Die letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland ist angebrochen. Ich möchte ein Buch vorstellen, das heißt Requiem für den amerikanischen Traum. Es ist von niemand Geringerem als von Herrn Noam Chomsky. Die Amerikaner haben ausgeträumt. Es ist das Buch zum gleichnamigen Film. Den gibt es nämlich auch. Requiem for an American Dream. Requiem für den amerikanischen Traum. Der US-Sprachwissenschaftler und Kapitalismuskritiker Noam Chomsky formuliert seine Thesen knapp und pointiert. Auch im Buch. Die Argumentation ist klar gegliedert und zu prägnanten Statements zusammengefasst. Ausgeträumt. There was an expectation that things were going to get better. There was a real sense of hopefulness. There isn't today. Ausgeträumt, so das Fazit des US-Sprachwissenschaftlers und Kapitalismuskritikers Noam Chomsky über die Märf des American Dream. Inequality is really unprecedented. I'm feeling total inequality. It's like the worst periods of America. Er attestiert den USA eine Politik der systematischen Entmündigung und Enteignung, die es versteht, den Eliten ihre Privilegien auszubauen und dafür nicht weniger als bereit ist, das Wohlergehen der Welt zu opfern. In a tiny sector of the population, fraction of 1%. Sie machen Politik für eine winzige Minderheit in der Bevölkerung, für die 1% Minderheit. Jeder Film aus der Traumfabrik von Hollywood erzählt dieselbe Geschichte. Jeder Angestellte in seinem Großraumbüro ist darin gefangen, wie in einer Endlosschleife. Du kannst es schaffen. Wer sich anstrengt, der wird es zu etwas bringen. Zu einem Haus, einem Auto, einer soliden Ausbildung für die Kinder, einem guten und sinnvollen Leben. Es ist das Mantra des amerikanischen Traums. Aber so Noam Chomsky, dieser Traum hat sich ausgeträumt. Er ist verkommen zu einem leeren Mythos und schlimmer noch, er hat sich korrumpieren lassen zu einer Formel, mit der eine immer kleinere, immer mächtigere und reichere Elite ihre Privilegien ausbaut und sichert und weiter ausbaut und die Welt dabei sehenden Auges vor die Wand fährt. Auf Risiko und auf Kosten derer, die immer noch in der Illusionsschleife ihre Bahnen ziehen und sich weigern, eine Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen, die sich vielleicht leise, aber dank schneller Entschlossenheit in wenigen Jahren und Jahrzehnten in das Gegenteil dessen verkehrt hat, was der Traum von Freiheit und Demokratie einst versprochen hat. It's all collapsed. Es geht um den Kollaps. So gesehen ist der weit über die Grenzen seines Fachs hinaus bekannte Sprachwissenschaftler von Massachusetts Institute of Technology ein echter Aufklärer. 88 Jahre ist er nun alt, vielleicht der letzte seiner Art. What do you see? During the Great Depression, which I'm old enough to remember, there was, and most of my family were unemployed working class, it was bad. But there was an expectation that things were going to get better. There isn't today. Was bisher geschah, so fasst Chomsky den Stand der Dinge wie in einem Drehbuch zusammen, ist dies. Wir haben durch unser rücksichtsloses Streben nach Macht zwei fundamentale Bedrohungen aufkommen lassen und dafür die Demokratie geopfert. Und dann, in bitterem Spott, was für eine großartige Leistung des menschlichen Verstandes. Die Mechanik dieses Zusammenspiels, die Logik von hemmungslosem Machtstreben auf der einen und immer schnellerem, immer radikalerem Machtverlust auf der anderen Seite, die genau daraus erwachsene Zweifachbedrohung durch Klimakatastrophe und nukleare Katastrophe, siehe die Hurricanes, die vor dem Golf von Mexiko Schlange stehen, siehe der kaum noch steuerbar eskalierende Konflikt mit Nordkorea. Sie sind Gegenstand eines Films, in dem Noam Chomsky die Geschichte eines inzwischen rettungslos überhitzten Turbokapitalismus zusammenfasst. Die Interpunktion von Ursachen und Wirkungen mit einem Seziermesser des Linguisten analysiert, schließlich in kühler, illusionsloser Konsequenz feststellt, dass der einzige und letzte Ausweg aus einem Szenario der Katastrophen versperrt ist. Es klingt sehr, sehr pessimistisch. Yeah, it's kind of a principle of concentration of wealth and power. Ja, einer von diesem, der zu diesem 1% gehört, die die ganze Welt enteignen, der ist jetzt vorgestern in New York aufgetreten, hat sich aber nicht zu erkennen gegeben, sondern hat das Geschäft anonym getätigt bei dieser Versteigerung vom letzten Leonardo da Vinci, der noch in Privathand war, Salvator Mundi, und der hat also dann dieses Gemälde gekauft für schlappe 383 Millionen Euro bei dieser Auktion von Christie's. Und das ist auch symptomatisch, ne? Also fast das Doppelte als das, was jemals gezahlt wurde für ein Gemälde. 383 Millionen Euro, also 400 Millionen Dollar. Und symptomatisch deshalb, weil, warum passiert das jetzt? Oder genauso wie beim Fußball, dass die wahnsinnig jetzt Spieler einkaufen für Summen, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Die Reichen, gerade diese Superreichen, dieses 1%, die wissen buchstäblich nicht mehr, wohin mit dem Geld. Ne? Und dann müssen sie es irgendwo unterbringen, Börse spekulieren, Papiere, Staatspapiere aufkaufen. Da ist immer so ein Gefahrenmoment dabei, ne? Und dann legen sie das so an. Das ist kein Zufall, dass das jetzt alles passiert. They're just going to pursue policies that benefit them and harm everyone else. And in the absence of this. Letzten 8 Minuten hier im Niemandsland. Kino, Werner, was gibt es zu vermelden? Hast du einen tollen Film zu empfehlen? Und eben auch, den können sich Leute angucken, die überhaupt keinen Pfennig haben. Wieder wie immer im Goethe-Institut am nächsten Dienstag um 20 Uhr. Da gibt es den Film B-Movie, Lust und Sound in West-Berlin. Da geht's um Westberliner Subkultur, Originalaufnahmen, aber immer aneinander geschnitten, wie so eine Geschichte wird es präsentiert. Da war ein junger Mann aus Manchester, glaube ich, von 1979 bis 1989 in Berlin. Und heißt es hier, durch den Film flanieren Stars des deutschen Undergrounds, des Punk, der neuen deutschen Welle und des aufkeimenden Techno. Ich glaube, du hast den schon mal gesehen. Ja, Film wurde vor 2 Jahren auf dem In-Edit-Festival hier in Barcelona gezeigt und hatte sehr großen Zulauf. Und dann haben wir sogar eine kleine Reportage über diesen Film gemacht. Ich war mit einem Radiokollegen da. Und wir haben den Film sehr ausführlich besprochen und dargestellt. Nachzugucken im Niemandsland von vor 2 Jahren. Also am Dienstag, 20 Uhr im Goethe-Institut Roger de Flor 224. Dann nächsten Samstag gibt es eine Demo hier in Barcelona. Und zwar gegen die patriarchalischen und sexistischen Aggressionen gegen Frauen, beziehungsweise dann auch natürlich gegen jedermann, aber die Frauen sind die, die am absolut allermeisten von diesen Schweinereien betroffen sind. Und wir rufen jetzt schon mal dazu auf, am 25. große Demo in Barcelona gegen die sexistische Gewalt gegen Frauen. Und das Motto der Demo ist Abschaffung dieser Gewalt, nicht mehr etwas dagegen tun, sondern radikale Abschaffung. Ich koche vor Wut bei Gewalt gegen Frau. Hallo, hier spricht Sarah Wiener und ich bin eine große Unterstützerin vom Hilfetelefon. Wir sind Mitri Sirin und Dunja Hayali und wir unterstützen aus vollem Herzen die Aktion des Hilfetelefons. Wir brechen das Schweigen. Am 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Bitte unterstützt die Aktion Wir brechen das Schweigen, um das Hilfetelefon noch bekannter zu machen. Gut, Schlussworte, Werner. Noch etwas Interessantes auf deinem Skizzenplan da vorne? Sehr schön abschaffen, die machistische Gewalt, sehr schön, aber wie macht man das, ne? Da gibt's zum Beispiel diesen Europaabgeordneten aus Polen, der hat jetzt im Europäischen Parlament gesagt, wer ist schuld an der niedrigen Geburtenrate in Europa? Die Frauen. Ja, da kommen die immer mit an, die Feministinnen sind weil schuld. Weil die wollen lieber arbeiten gehen, ne, als Kinder zu gebären. Ne? Ja, damit sind sie sich auch mit den Musulmanen und den Katholiken, mit den Predigern sehr einig. Frau zurück an Heim und Herd, gebären und zu Hause bleiben. das ist die Politik dieser Leute. Oder andere, oberster Richter verteidigt, Achtung, Übergriffe, indem er mit seinem Sexleben prahlt. Das ist im Bundesstaat Ohio. Ich hatte Beziehungen zu 50 sehr attraktiven Frauen. Mit Schilderungen aus seinem Privatleben hat sich ein US-Richter in die Debatte über sexuelle Belästigung eingemischt und natürlich heftige Kritik provoziert. Solche Typen sitzen also überall an den Schaltstellen der Macht und da muss man nun für sorgen, dass die nach und nach verschwinden oder aus dem Amt gedrängt werden. Nun ist eine Schamoffensive losgetreten, die wirkt noch ein bisschen im Moment und wir wollen hoffen, dass die nicht aufhört, sondern dass man da am Ball bleibt. Meine Damen und Herren, Werner, tschüss, alles Gute. Tschüss, bis nächste Woche. Heute ist der 18. Am Montag wird der 20. November sein. Also da gibt es Leute, die gedenken dann Francisco Franco, Bahamonde und wer das nicht tun will, der kann dann an Durruti denken. Der ist auch an einem 20. November gestorben. Bis nächste Woche, Samstag. Machen Sie es gut, meine Damen und Herren. Bleiben Sie an den UKW-Empfangsgeräten daheim in Ihren Stuben oder im Auto, wo Sie gerade sitzen und sich befinden. Gleich gibt es Musicas del Ciclo Vent mit unserem Kollegen Albert. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis nächste Woche. Ab Montagabend, Dienstagvormittag, diese heutige Sendung im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org nachzuhören. Werden Sie glücklich. Tschüss.